Der Arbeitslose ist uns unheimlich. Und zwar auf eine Weise, wie Freud das Unheimliche beschrieben hat. Als das Verhängnisvolle und Unentrinnbare, das uns aber gleichzeitig bekannt ist, beziehungsweise das sich in uns bekannten Strukturen und Räumen ereignet. Das Unheimliche wird nach Freud gerade dadurch unheimlich, weil es ein Teil unserer Welt ist. Dass es Mörder gibt, macht noch niemandem konkrete Angst. Dass man irgendwann sterben muss, lässt sich die meiste Zeit ganz okay verdrängen. Aber wenn wir träumen, dass unter unserem Bett jemand mit einem Messer liegt, der uns umbringen will, dann zählt das als Albtraum. Der Arbeitslose ist genau das. Ein Teil unserer Welt, weil er ja unverkennbar anwesend und menschlich ist und weil wir selbst unverschuldet arbeitslos werden könnten. Deshalb ist uns der Arbeitslose unheimlich. Deshalb weichen wir ihm aus, belegen seine Existenz mit Scham, machen ihn zum Aussätzigen. Wir halten ihn fern, weil er uns zu nahe ist. Arbeitslose hingegen haben keine Abstiegsängste. Sie sind von der Angst befreit, ihre Existenz zu verlieren, weil sie von dem ausgeschlossen sind, was wir als Existenz verstehen. Sie haben keine Funktion im Lohnarbeitsgefüge, keine gottgegebene Berufung und auch die Wahlfreiheit bei all den Produkten, die der Kapitalismus hervorbringt, können sie kaum genießen, denn für sie bleibt eben allerhöchstens das Billigste. Ihr Leben ist ohne Arbeit sinnlos und unser gesamtes soziales Sicherungssystem ist darauf ausgelegt, sie immer wieder darauf hinzuweisen.